Die Reise nach Braunschweig von Ten Half. Musik Henrik Albrecht. Regie Frank-Erich Hübner. Erster Teil: Die Flucht. Ich kann nicht mehr. Maria, das ist so heiß. Komm, Maria, gib mir den Eimer. Lieber nicht. Ich fische die Lohe für dich aus dem Fass. Dann wird der halbblöde Kerl wieder sauer. Mit dem Lukas werden wir schon fertig. Deshalb spreche ich dir. Hey, was steht denn ihr da rum? Arbeitet. Hab ich doch gesagt. Blöd, Mann. Philipp, nimm mehr Lohreisen, ja? Ich schleppe doch schon jedes Mal 3 Stück zum Regal. Du kannst aber mehr. Pass doch auf, du Idiot. Selber Idiot. Hey, Lukas. Philipp ist erst 8. Das vergisst du wohl. Da reichen 3 von diesen schweren Dingern allemal. Jo, Philipp kann aber mehr tragen. Wie viele denn? 1, 2, 3, 4. 4 soll er tragen. 4 kann jeder tragen. Auch ein kleines Baby. So, da hast du's, kleines Baby. Du versuch nicht, mich zu verarschen, ja? Lass die Finger von Philipp, du Hornochse. Pack ihn nicht noch einmal an. Paul, du machst alles nur schlimmer. Wenn Kustos kommt, dann gibt's was. Das sag ich dir, ja? Was Lukas verlangte, war gemein. 4 Loheformen hätte er selber kaum geschafft. Sie waren nämlich aus Eisen. In die Formen presste man Eichenrinde. Diese Rinde hieß Lohe. Mit dem Rindensaft hatte Kustos zuvor die Häute bearbeitet. Die in den Loheformen gepresste Eichenrinde nahmen die Leute dann im Winter zum Heizen. Bist du dir wirklich sicher, dass wir das mit dem Abhauen versuchen sollten? Ja, bin ich. Aber Kustos können wir den Schlüssel für die Fußringe nicht abnehmen. So blöd ist er nun auch wieder nicht. Und was ist, wenn es schief geht? Wenn sie uns kriegen, das Risiko müssen wir eingehen. Besser als bis an unser Lebensende in dieser verdammten Gerberei zu schuften, Fleischreste von stinkenden Häuten zu schaben oder von Sonnenaufgang bis Untergang Lohe zu stampfen. Aber wenn uns jemand aus der Stadt helfen würde? Vergiss es. Die Leute in Kirchheim sind froh, wenn sie Bettelkinder wie uns nicht sehen müssen. Denen ist es völlig egal, dass wir hier kaum etwas zu essen kriegen und bis zum Umfallen arbeiten müssen. Und jetzt, wo Krieg droht, wird Kustos uns noch mehr antreiben. Dann wird überall Leder gebraucht. Für Stiefel, Schwertgürtel und was weiß ich nicht alles. Aber er ist doch weggeritten, um noch einen Jungen zu holen. Glaubst du wirklich, dass dieser Menschenschinder uns deswegen weniger arbeiten lässt? Der Witt hat jetzt das große Geschäft. Ich will weg, bevor alles noch schlimmer wird. Das Abhauen ist die eine Sache. Aber du willst ja auch noch bis nach Braunschweig. Wo liegt das überhaupt? Von hier, also von Kirchheim aus, im Nordosten. Und wie weit ist es bis da ungefähr? Einige 100 Meilen sind es schon. Aber Paul, du hast eben selbst gesagt, dass Krieg droht. Da sind da draußen wahrscheinlich auch irgendwo Soldaten. Und wenn die uns kriegen, also, dann geht's uns noch schlechter als bei Kustos. Vorsicht! Lukas und dann! Aus, Samson! Aus! Das mit dem drohenden Krieg stimmte. Unsere Geschichte spielt im August des Jahres 1618. Deutschland bestand zu dieser Zeit aus vielen großen und kleinen Fürstentümern, von denen die einen katholisch und die anderen protestantisch waren. In der tschechischen Stadt Prag begann der Streit. Dort herrschte schon seit dem Maikrieg. Und obwohl ihr Städtchen weit entfernt von Prag war, hatten auch die Bürger in Kirchheim Angst. Kirchheim lag in der Nähe des Rheins unterhalb von Heidelberg. In Heidelberg herrschte der junge Kurfürst Friedrich von der Pfalz. Er war protestantisch und hatte sich den bekannten General Mansfeld geangelt. Der sollte für ihn in der Pfalz ein Heer aufstellen und den Protestanten in Prag damit zu Hilfe kommen. Das Städtchen Kirchheim wiederum war katholisch. Dort liefen neuerdings auch Offiziere herum, Spanier. Und das gefiel nicht jedem der Kirchheimer Bürger. Hey! Pass doch auf! Was fährst du so dicht an mir vorbei? Bist du verletzt? Ach, nein, nein, aber diese spanischen Offiziere benehmen sich gerade so, als würde ihnen Kirchheim schon gehören. Der spanische König ist der mächtigste Fürst in Europa. Ohne seine Hilfe werden wir Katholiken uns in Prag gegen die Protestanten blutige Köpfe holen. Ach was? Protestanten, Katholiken? Dem spanischen König geht's doch genau wie allen Fürsten nur um mehr Macht. Ja, sollen die spanischen Offiziere ihre Truppen woanders anwerben? Unsere Kirchheimer Söhne sollen sie gefälligst hier lassen. Es wird kaum einer mitgehen. Also, da bin ich nicht so sicher. Die Offiziere haben ihre eigenen Methoden. Sie machen die jungen Leute betrunken, dann unterschreiben die, sagen ja und müssen mit. Und wenn sie irgendwelche Kinder sehen, wo gerade die Eltern nicht dabei sind, dann zerren die aufs Pferd. Damit sie welche haben, die ihnen in Prag die Stiefel putzen. Ach, was kümmert uns das? In 3 Tagen weihen wir den neuen Kirchturm ein und da wird gefeiert, dass es kracht. Naja. Da kann uns der dumme Krieg den Buckel runterrutschen. Und den Soldaten war es egal, ob demnächst in Kirchheim ein Kirchturm oder sonst etwas eingeweiht wurde. Sie brauchten Leder für ihre Sättel und Waffen. Und die lieferte Kustos, der Gerber. Lukas, mach das Tor auf! Da ist er ja, der Schinder. Ich komme. Mach das Tor sofort wieder zu. Mach ich. Lukas, zieh diesen rothaarigen Kerl vom Pferd. Er heißt Georg und hat mich 3 Taler gekostet. Ohne seine roten Teufelshaare wären es sogar 4 geworden. Kustos hat selbst mehr rotes Haar als braunes. Und in seinem linken Stiefel steckt bestimmt ein dicker Pferdefuß. Bring das Pferd in den Stall, aber schnell. Jawohl, Chef. So, du rothaariges Früchtchen. Auf diesem Tisch liegt eine Haut. Mit diesem Messer schabst du alle Fleischreste davon ab. Ich mache es dir vor. So, hast du gesehen? Rede! Ja, du wirst schon noch reden lernen. Hier ist das Messer, versuch es. Hey, hey! Nicht in die Haut reinschneiden, willst du mich ruinieren? Der schneidet damit Absicht rein. Her mit dem Messer! Das glaube ich nicht. Zeig's dir nochmal. Tut er doch. Hast du jetzt kapiert, wie es geht? Ja. Dann nimm das Messer und fang an! Da wird's bald. Bist du verrückt? Du zerhackst mir ja die ganze Haut! Da! Maria! Da! Da! Und noch eins! Oh, hören Sie auf, ihn zu schlagen! Sie bringen ihn ja um! Verschwinde! Sonst bekommst du die nächste Drachenprügel! Wehe den roten Teufel, zieht jemand von euch in den Schatten. Der bleibt mitten im Dreck und in der Sonne liegen. Die Arbeitstage für die Menschen waren früher lang, vor allem im Sommer. Man nutzte die Helligkeit aus. Besondere Rechte für Kinder gab es nicht, schon gar nicht für Bettelkinder wie Maria, Philipp und Paul. Endlich! Marlene bringt uns Wasser. Ich bin gespannt, was sie zu Georg sagt. Ich kann nicht verstehen, dass die Alte es bei Kustos als Haushälterin aushält. Aus dem Weg, Samson. Hier, Philipp. Du bist der Kleinste. Du bekommst den Krug Wasser als Erster. Danke. Aber lass den anderen auch noch was drin. Warum liegt der Junge da in der Sonne auf dem Boden? Das ist der Neue, den ich geholt habe. Er hat mir absichtlich eine Haut zerhackt. Du hast ihn hoffentlich nicht zu arg geschlagen. Kümmere du dich um deine Küche, Marlene. Dafür bist du zuständig und für sonst gar nichts. Ja, ja, seit 10 Jahren. Und manchmal wünschte ich, es wären keine 10 Tage gewesen. Was? Was brummst du da vor dich hin? Ach, nichts. Aber irgendwann setzte auch in Kirchheim die Abenddämmerung ein. Georg hatte stundenlang in der Sonne gelegen. Aufheben! Ja, sofort. Du glaubst wohl, nur weil ich hier hinten unter dem Dach arbeite, sehe ich nicht, was hier passiert? Ich kann nicht mehr, Maria. Ich bin total fertig. Kustos lässt uns bestimmt gleich Schluss machen. Paul hat recht. Wir müssen hier weg, von mir aus auch nach Braunschweig. Die Reise ist viel zu weit und zu gefährlich. Überall gibt es Erwachsene, die uns zu irgendetwas zwingen wollen. Ihr dürft Schluss machen, hat der Chef gesagt. Wir müssen Georg helfen. Ich glaube nicht, dass er schon alleine gehen kann. Leg den Arm um meine Schulter, Georg. Danke. Lass dir Zeit. Gustav hat ihn grün und blau geschlagen. Los, kommt jetzt. So, gebt mir die Füße her, damit ich euch die Fußringe anlegen kann. Georg braucht sie nicht anzuketten. Der kann sich sowieso erst morgen wieder bewegen. Dir wird auch angekettet. So, fertig. Gib mir mal den Wasserkrug, Maria. Hier, Georg. Trink. Danke. Wie heißt du? Paul. Ich bin Philipp. Und ich heiße Maria. Meinen Namen kennt ihr ja schon. Gestern hat mich irgend so ein Kerl in die Finger bekommen und an Kustos verkauft. Wo hat sich der Kerl erwischt? In einer Seitengasse neben dem Marktplatz. Ein Fenster stand offen. In dem Raum brannte eine Kerze. Auf dem Tisch lagen Brot und ein Stück Braten. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. In dem Raum war niemand. Ich wollte reinklettern und mir die Sachen holen. Ich hatte einen Wahnsinnshunger. Da packte mich dieser Kerl von hinten. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du auf der Straße leben musst? Als mein Vater anfing zu saufen, da bin ich abgehauen. Und warum fing er damit an? Ganz einfach. Der Freiherr von Laufen hatte uns Geld geliehen. Auf 10 Jahre. Aber dann wollte er es früher zurück. Wir hatten hintereinander 2 schlechte Ernten und wir konnten ihm das Geld nicht geben. Da nahm er sich unsere Felder und mein Vater begann zu trinken. Wenige Wochen später war es zu Hause einfach nicht mehr auszuhalten. Wie war es bei euch? Mein Vater wollte eine versumpfte Wiese trockenlegen. Dabei hat er sich erkältet und starb kurze Zeit später. Meine Mutter brachte mich nach Sinterhof ins Waisenhaus und verschwand mit einem anderen Mann. Ich habe sie nie mehr wiedergesehen. Ich war in demselben Waisenhaus. Und wieso? Eine Frau hat ihn dort abgegeben, als er noch ganz klein war. Eine vornehme Dame. Sie hat Geld dagelassen, aber keinen Namen genannt. Klingt geheimnisvoll. Seit Philipp davon weiß, hält er sich für einen unehelichen Sohn eines Grafen. Quatsch! Wie wär's mit Herzog Philipp I. von Kirchheim? Ihr seid doof. Wieso seid ihr aus dem Waisenhaus abgehauen? Da kam ein neuer Leiter, ein Mann namens Mirnik. Er hatte es auf Philipp abgesehen. Er hielt Philipp für faul. Er sperrte ihn ein und gab ihm kaum etwas zu essen. Ich hatte Angst, Philipp würde sterben. Und da sind wir weggelaufen. Und ein paar Wochen später in dieser schönen Gerberei gelandet. Ein echter Aufstieg. Jetzt muss Paul noch erzählen. Aber der ist ein besonderer Fall. Der ist nämlich ein stinkvornehmer Typ. Stinkvornehm? Wie man's nimmt. Ich bin der Sohn eines Kaufmanns. Mein Vater ist Rats- und Handelsherr in Braunschweig. Und wie kommst du dann hierher? Wir haben Verwandte im Ostschwarzwald. Eine Kaufmannsfamilie, genau wie wir, aber mit vielen Kindern. Ich bin Einzelkind. Ich sollte da bleiben, um im Umgang mit anderen Menschen geschickter zu werden. Das haben jedenfalls meine Eltern gesagt. Aber wahrscheinlich haben sie auch gehofft, dass eine der Cousinen mir so gut gefallen würde, dass ich sie später heiraten wollte. Auf der Fahrt zu den Verwandten wurde die Postkutsche überfallen. Die Räuber hatten es verflixt eilig. Die Erwachsenen ließen sie frei. Mich haben sie hier an Kustos verkauft. Nachdem du Kustos nun kennengelernt hast, willst du vermutlich möglichst schnell nach Braunschweig zurück. Genau. Er will uns sogar mitnehmen. Wenn wir ihm helfen, dass er nach Hause kommt, will er dafür sorgen, dass wir nie mehr Not leiden oder Hunger haben. Woher weißt du, wo Braunschweig liegt? Die grobe Richtung zeigt uns tagsüber die Sonne und nachts der Nordstern. Für den Rest habe ich eine Karte. Einiges konnte ich von den Dieben verstecken. Die Karte habe ich ganz klein gefaltet. Sie zeigt, wo der Rhein liegt und die großen Städte. Da. Über Köln und Münster. Das wäre die beste Strecke. Aber von hier aus rüber ist es doch viel kürzer. Ja, aber da sind Gebirge, endlose Wälder, Moore. Da sind die Wege kaum zu finden. Und wie kommen wir hier raus? Wir sind ganz schön eng, wie soll ich sagen, mit Kustos verbunden. Du hast gerade wir gesagt. Heißt das, du willst mitmachen? Ich will aus diesem Verschlag verschwinden und aus der Stadt. Ob ich dann mit euch weiterziehe, weiß ich noch nicht. Das ist viel zu gefährlich und zu weit. Außerdem lungern auf der Stadtmauer und an den Toren jede Menge Soldaten herum. Willst du dich von Kustos eines Tages zu Tode schlagen lassen, Maria? Der blonde Flo hat Mut. Sein Vater war mindestens General. Ich bin kein Flo. Hey, ich hab's! Was hast du? Wie wir hier rauskommen. In 3 Tagen wird der neue Kirchturm eingeweiht. Es gibt ein Riesenfest in der Stadt. Marlene übernachtet dann außerhalb bei ihrer Schwester. Kustos und sein Pfarrer Skuravi feiern auch in irgendeiner Spelunke. Und was ist mit Lukas? Den müssen wir zu uns in den Verschlag locken und ihm dann den Schlüssel abnehmen. Und wie soll das gehen? Den trägt ihr um den Hals. Das Gerangel von Philipp und Georg hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Georg und ich tun so, als würden wir uns heftig streiten. Dann kommt er. Der Schlüssel für die kleine Tür im Hoftor hängt ebenfalls an seinem Hals. Selbst wenn das wirklich klappen würde, wie kommen wir dann aus der Stadt raus? Sollen wir etwa von der Stadtmauer springen? Ihr wisst genau, dass sie viel zu hoch ist. Ich kenne eine Stelle neben dem Nordtor. Da liegt unter der Mauer jede Menge faule Stroh. Und wenn das inzwischen weggeräumt ist? Kein Mensch räumt in der Erntezeit faules Stroh weg. Sie stritten noch eine Weile über das Stroh und einigten sich schließlich darauf, die Flucht zu versuchen. Die 3 Tage waren schnell rum. Der Abend des Festtages rückte heran. Auf den Bischof von Speyer! Auf den Bischof von Speyer! Auf den Bischof von Speyer! Auf den Bischof von Speyer! Leg los, Georg! Hilfe! Paul, bring mich um! Hilfe! Hilfe! Was machen wir, wenn Lukas im Keller hockt und sich mit Wein vorlaufen lässt? Dann haben wir Pech gehabt. Hilfe! Hilft mir denn keiner! Hilfe! Ich höre keinen Pieps. Doch, er kommt. Aufpassen! Jetzt! Ich mach dich fertig! Aufhören! Schluss! Los, auseinander! Hey, was soll das? Lass mich sofort los! Schlüssel ab, Philipp! Lass dich los! Dann kommt der Chef. Dieses feine Heu wird dir das Maul stopfen. Dazu binden wir diese hübschen Streifen vor deinen Mund. Damit du das Heu nicht gleich wieder verlierst. Kuss. Weg hier. Komm doch. Und jetzt, nichts wie weg. Was ist mit Samson? Siehst du nicht? Der hockt brav im Schweinestall. Achtung, da in die Nische. Jetzt hierher, in diese Gasse, Vorsicht. Hey, warum zerrst du mich in den Hauseingang? Ruhig, da sind welche. Schade, dass sie in der goldenen Gans keine Lust mehr zum Spielchen hat. Ich hätte den hochnäsigen, ach so feinen Bürgern gerne ein paar Kreuzer abgeluchst, ne? Du weißt doch, Skurari, dass sie Gerber und Müller für unehrliche Leute halten. Oh nein. Nimm den Kopf zurück, Philipp. Du bleibst nur stehen, Kustos. Ich dachte gerade, ich hätte in dem Hauseingang eine kleine blonde Ratte namens Philipp gesehen. Ich wusste nicht, dass du so wenig Wein verträgst. Wie kann denn jemand, der angekettet ist, hier herumlaufen? Ich gehe zurück und sehe nach. Ja, und in der Zeit laufen mir am Anker die letzten Leute weg, die ich beim Spielen ausnehmen könnte. Komm jetzt, komm. Aber ich hätte schwören können, dass ich den Kerl gesehen habe. Ach, Unsinn. Wie soll das gehen? Entweder bist du zu betrunken oder noch zu nüchtern. Komm, wir gehen in den Anker. Wenn sie dich beim Fallspielen erwischen, dann geht's dir um den Kragen. Schnell mit dem Messer! Puh, das war haarscharf. Weiter, hier entlang. Halt! Da vorne schon das Nordtor. Seht ihr die 3 Soldaten im Laternenlicht? Links, wo das Licht nicht mehr richtig hinkommt, muss eine schmale Treppe sein. Da geht's rauf zum Wehrgang auf der Stadtmauer. Bleib an der Hauswand, Philipp. Da ist es dunkler. Mach ich doch. Du hättest eben die Dame wegwerfen müssen, jetzt kann er trumpfen. Du ja auch. Hier, hier. Schöner Mist. Hast du noch niemals eine falsche Karte ausgespielt? Nicht, wenn es um Geld geht, Heinrich. Heinrich ist mit deinen Gedanken bei der Tochter des Bäckermeisters Thiele. Er wäre jetzt gern auf dem Fest, statt dir Wache zu schieben. Schlag dir das aus dem Kopf, Heinrich. Die Tochter eines Bäckermeisters heiratet keinen armen Schlucker wie dich. Hau ab, du Mistvieh! Was trittst du sie? Weil sie gerade ins Wachhaus wollte, um unser Essen zu schlibitzen. Komm her, Mieze. Hat der Mann dir sehr viel getan? Lass die Katze in Ruhe. Jetzt seht ihr die Treppe? Ja, klar. Wir machen nach links einen Bogen. Dadurch bleiben wir im Dunkeln. Das gefährlichste Stück ist die Treppe. Aber am Ende der Treppe auf der Stadtmauer sind wir wieder im Dunkeln. Ich gehe als Erster los. Dann du, Philipp. Ist gut. Dann Maria, dann Paul. Viel Glück. Kann ich gebrauchen. Vielleicht lasse ich mich von Mansfeld anlaufen. Dann komme ich mit genug Geld zurück, um meine Bäckerstochter zu heiraten. Willst du etwa für die Protestanten kämpfen? Warum nicht? Wenn die Bezahlung stimmt, sind doch meine Knochen, die ich hinhalte. Still. War da nicht was? Es war die Katze. Jetzt teile ich die Karten aus. Die Soldaten spielten weiter. Georg schaffte es, unbemerkt an ihnen vorbeizukommen. Einer nach dem anderen folgte. Auf der Stadtmauer hörte man die Festmusik besonders laut. Aber das interessierte Paul und seine Freunde nicht. Sie mussten jetzt aufpassen, denn auch oben auf der Mauer gab es Soldaten, die ihre Wachgänge machten. Weiter nach links! Au, blöder Stein! Ruhig! Noch weiter, Georg? Nein, hier ist die Stelle. Wo willst du das so genau wissen? Den beiden Zinnen, vor denen du stehst, fehlt der Kopf. Daran habe ich mir die Stelle gemerkt. Bist du wirklich sicher, dass da drunter Stroh liegt? Spring, Philipp. Jeden Moment kann die Wache kommen. Und wenn doch jemand das Stroh weggeräumt hat? Spring, habe ich gesagt. Warum ausgerechnet ich als Erster? In Ordnung. Ihr wartet einen Moment, bis ich der, der gerade gelandet ist, in Sicherheit bringen kann. Los, Philipp. Du hast jetzt gehört, dass da unten Stroh liegt. Aber vielleicht springe ich daneben. Hey, Paul, was machst du? Ich werf dich jetzt runter. Was war das eben für ein Schrei, Unteroffizier? Vielleicht Diebe, die über die Stadtmauer abgehauen sind. Los, zum Nordtor. Sie sollen Leute mit Pferden und Laternen losschicken. Die Wolken verziehen sich. Vielleicht wird es gleich so hell, dass wir sie erwischen. Wir sollten sehen, dass wir wegkommen. Ja, wir rennen darüber. In den Wald? Das dichte Gestrüpp davor ist genau das richtige Versteck. Los! Schnell, hier rein! Aua, die Äste! Vorwärts, Philipp! Noch tiefer rein! Warum rennen wir nicht einfach weiter? Wenn die Reiter hinter uns herschicken, sind sie viel schneller als wir. So, und jetzt runter mit den Köpfen. Ich habe fast noch mehr Angst als auf der Mauer. Waldkreuzchen klingen immer unheimlich. Zu dumm, dass wir so plötzlich aufhören mussten. Ich hatte ein tolles Blatt. Die Sucherei ist sowieso Blödsinn. Das Mondlicht ist nicht hell genug und deine Laterne auch nicht. Hier sind Äste abgeknickt. Vielleicht sind sie ins Gebüsch. Willst du das jetzt untersuchen? Dabei reißen sich die Pferde nur das Fell auf. Die Spuren können genauso gut von Tieren stammen. Wir reiten jetzt bis zu der Stelle, wo der Wald anfängt. Dann kehren wir um. Psst. Ich glaube, sie sind weg. Ja, ein Glück. Hey, hört ihr das? Ich höre einen Wolf. Das ist Marias Magen. Oder meiner. Ihr braucht gar nicht so blöde zu lachen. Wölfe greifen auch im Sommer an. Nicht nur im Winter, das weiß ich genau. Aber nicht hier. Warum nicht? Dieser Wald ist katholisch. Wölfe ärgern aber am liebsten Protestanten. Seht euch die Sterne an. Ist das nicht herrlich? Meine Füße finde ich herrlicher. Da fehlt nämlich dieser verdammte Eisenring. Wir sind frei. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Noch sind wir nicht in Braunschweig. Heißt wir, du gehst mit? Glaube schon. Was soll ich hier sonst alleine tun? Ich kenne euch zwar erst ein paar Tage, aber ich habe mich schon fast an euch gewöhnt. Und auch an ihre Freiheit gewöhnten sie sich schnell. Jedenfalls besser als an den schwierigen Weg. Denn sie nahmen möglichst nicht die Fahrwege, wo Mansfelds Soldaten oder andere Leute auftauchen konnten, sondern marschierten oft querfeldein. Sie wollten in Richtung Westen zum Rhein. Lauter Eichen und Buchen, wie bei uns zu Hause. Wenn mir Paul hilft, werde ich Schreiner. Das ist bestimmt ein schöner Beruf. Aua! Maria, warum laufen wir ständig durch das Gestrüpp und nehmen nicht einfach einen richtigen Weg? Die Hohlwege sind eine Falle für uns. Wenn da jemand auftaucht, können wir nicht mal eben die 2 Meter hohen Seitenwände hochklettern. Und dann möchte ich wenigstens zu einem Bauern und ein paar Tage arbeiten. Immer nur Beeren. Brauche etwas Richtiges zu essen. Ich habe Hunger. Und wenn der Bauer uns genauso behandelt wie Kustos? Wir sind freiwillig. Mit uns kann jeder tun, was er will. Aber in Braunschweig nicht mehr. Da müssen wir erst mal hinkommen. Ich kann nicht mehr. Meine Füße tun weh. Was sollen wir tun? Auf einem Weg kommen wir jedenfalls schneller vorwärts. Ich schlage vor, wir versuchen es ein Stück. Auf jeden Fall müssen wir den Hohlweg beim ersten Huschlag, den wir hören, sofort wieder verlassen. Wir sollten es nicht tun, aber es lässt sich wohl nicht ändern. Der Sonne nach verläuft der Weg genauso, wie wir es brauchen. Nämlich nach Westen. Müssten wir nicht bald auf den Neckar stoßen? Der Karte nach ja. Hier ist das Laufen viel leichter als im Wald. Mir gefällt die ganze Sache trotzdem nicht. Aber du musst zugeben, Georg, dass wir hier viel schneller vorankommen, als wenn wir querfeld eingehen. Wenn es dir Spaß macht, gebe ich es gerne zu. Vorsicht, Philipp, tritt nicht auf den Käfer. Der ist aber so schön. Lass ihn hier, er gehört hierher. Du hast aber auch immer etwas zu meckern. Ruhig. Was ist los, Georg? Pferde. Ich höre nichts außer ein paar Meisen. Los, die Böschung hoch. Du auch, Philipp. Meinst du, das sind Soldaten? Schnell jetzt.